Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Piratenpartei gegen Secure Boot. 28. September 2012. Die Piratenpartei Deutschland unterstützt die Kampagne der Free Software Foundation gegen Secure Boot. Mit Secure Boot wird über die fest im Gerät verankerte Firmware die Nutzung von unautorisierten Betriebssystemen und Hardwarekomponenten verhindert oder zumindest erschwert. Der Benutzer verliert somit die Kontrolle darüber, welche Software er auf seinem eigenen Rechner nutzen kann. Die Piraten sprechen sich für das Recht am eigenen Gerät und gegen eine digitale Entmündigung aus. Der Käufer ist der Eigentümer seines Gerätes. Der Hersteller darf dem Käufer nicht vorschreiben, welche Software oder welches Betriebssystem er auf seinem eigenen Rechner nutzen kann. Wir fordern die volle Kontrolle des Eigentümers über sein eigenes Gerät zurück, begründet Markus Bahrenhoff, stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Deutschland, die Unterstützung der Kampagne. Seit einigen Jahren kommen vermehrt Computer in den Handel, auf denen nur noch vom Hersteller genehmigte Software und Betriebssysteme genutzt werden können. Dies geschieht von den Käufern weitgehend unbemerkt durch technische Beschränkungen. Nun will auch Microsoft diese Restriktionen mit Secure Boot in der Windows-Welt hoffähig machen. Als offizielle Begründung dient die Abwehr von Schadsoftware. Als Schadsoftware gilt dabei aber alles, was nicht den Segen von Microsoft trägt. Das Nachsehen haben freie Betriebssysteme wie etwa Linux. Die Piratenpartei spricht sich klar gegen eine solche Beschneidung der Verbraucherrechte aus. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung die Bundespressestelle der Piratenpartei Deutschland. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.